Dialoge, Seite 39. Unermüdliche Schwätzer werden die Volksvertretungen in Rednerturniere verwandeln. Freche Journalisten und zügellose Schmähschriftsteller werden Tag für Tag über die Person des Herrschers herfallen und die Regierung, die Minister und die Männer in hohen Stellungen herabsetzen.